Frühling ist da und wir sind's auch wieder. Hallo und willkommen zur Folge E. Hi Maren. Hallo. Na? Das war ja ein schöner Spruch zum Anfang der E-Folge. Da habe ich mir große Mühe gegeben. Wir haben uns ja heute die Sonne hin und her geschoben. Das stimmt, ja. War wirklich sehr wechselhaftes Wetter. Ja. Ja, Folge E. Wir sind schon bei der Nummer 5 angekommen. Es geht schnell. Es geht wirklich schnell, ja. Wie die Zeit vergeht. Oh. Weißt du noch damals? Genau, früher war alles besser. Es ist ein bisschen über einen Monat her, ne, dass die erste Folge kam, glaube ich. Aber es war auch irgendwas mit 20. Du hast ja unseren neuen Geburtstag auf Twitter eingestellt. Stimmt. Ich glaube, es war der 21. Kann das sein? Ich glaube auch. 21. Ja. oder 23. Ich glaube 21. Ich glaube auch 21. Ja, der 21. Ja. Februar. Und guck mal, es ist jetzt schon über einen Monat. Und wir sind schon bei der 5. Folge, also. Und wir hatten noch keinen Streit. Jetzt sagt es doch nicht so vor der Kamera, wollte ich gerade sagen. Vor den Mikros müssen wir doch professionell sein. Gut. Ja. Okay. Ja, das E. Soll ich direkt mal loslegen mit ein paar Fakten zum E? Ja, gerne doch. Wie von uns allen heiß geliebt, das Fingeralphabet. Das muss ich selbst noch mal kurz überlegen, wie es ging. Also, man muss den Daumen anwinkeln. Ja. Und die restlichen Finger legen sich, also die Fingerkuppeln legen sich auf den Daumen drauf. Aha. Ja, das ist es. Also, du guckst von vorne auf deine Handfläche. Das ist das D. Also, es ist eigentlich eine Faust. Ja, genau. Du machst sie nicht ganz so, also du legst die Finger halt eher so auf dem Daumen ab. Du rollst die Hand jetzt nicht so ganz ein. Aha. Und ja, das ist das D. Das E. Gott, ich bin noch in der falschen Woche. Willkommen zurück in der Zukunft. Das ist das E. Ja, ich weiß auch nicht. Also, okay. Ja. Gut, okay. Also wir können uns jetzt mit dem E verständigen. Genau. Was ja auch relativ wichtig ist, ne, weil es ist nach dem A ja unser zweiter Vokal. Und ja. Stellt euch jetzt hier einen Trommelwirbel vor. Soll ich einen machen? Ja, mach mal. Das E hat in deutschen Texten eine durchschnittliche Häufigkeit von 17,39%. Und jetzt haltet euch fest, es ist unser Platz 1. Okay. Ja. Applaus fürs E. Ja, also das krass. E ist auf Platz 1. Gut, ich hab's mir schon fast gedacht. Ja? Ja, E ist überall. Und dass es ein Vokal ist, habe ich mir auch. Also ja, das musstest du. Es macht Sinn. Nein, ich meine, das ist ein Vokal, der meist verwendete Buchstaben ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber weiß ich nicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das E so viel mehr vorkommt als das A zum Beispiel. Ja, gut, das stimmt. Das sind für mich irgendwie beides so sehr häufig verwendete Buchstaben und gerade halt auch Vokale. Ja. Aber ja, 17,39%, das ist schon... Das ist krass. Von 26 Buchstaben ist das schon echt nicht schlecht. Wobei ich weiß nicht, ob Ö und R und sowas auch alles dazu zählt. Aber gehen wir mal von 26 aus. Genau, also ich glaube, scharfe S zählt definitiv nicht dazu. Langsam fühlt sich das scharfe S von dir gemobbt. Wirklich? Ja. Okay. Ein bisschen. Vielleicht machen wir mal eine Selbsthilfegruppe. Ja. Und was mir noch zum E einfällt, ich hatte früher in der Schule eine Freundin, wir haben das irgendwann auch alle irgendwie gemacht, dass wir in der sogenannten E-Sprache geredet haben, dass wir jedes Vokal halt durch ein E ersetzt haben. Uff. Also, so wie bei drei Chinesen im Kontrabass. Okay. Elis nimmt mit E Gesprächen. Und dann nehmen wir uns so hinterhalten. Du kannst es noch. du müsst die ganze Zeit in E machen. Aber da muss man ja voll viel überlegen. Das geht. Eigentlich musst du den Mund halt nur wie so ein E lassen, also relativ breit. Und dann einfach das reden, was du so willst. Und dann geht's eigentlich. Und ich habe noch unsere Abi-Zeitung hier. Da konnte man so Grüße reinschreiben. Also so unter den Freunden dran. Und die eine Freundin hat mir auch halt einen Gruß komplett in der E-Sprache geschrieben. So gut. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben, wie das irgendwie entstanden ist. Aber ja, kleine Geschichte zu E. Das ist interessant, ja. Ja. Also du darfst es gerne durchziehen, wenn du möchtest, diese Folge. Mal schauen. Ich hatte dafür eine andere Phase mit einer Schulfreundin. Ja. Wir haben uns während der Stunde so Briefe geschrieben, also weil wir halt nicht sprechen durften, unverständlicherweise. Und dann haben wir angefangen, gut, sie war besser als ich, aber wir haben angefangen, uns in Spiegelschrift zu schreiben. Oh Gott. Das war auch herausfordernd. Krass, aber das ist voll schwierig, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch könnte. Also ich käme rein, aber es so. Vor allem ist das ja nicht gerade eine Geheimsprache, ne? Weil es können andere auch lesen. Oder? Das stimmt. Also habt ihr dann die ganzen Buchstaben halt gespiegelt, aber auch das Wort an sich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nur die Buchstaben. Wenn du jetzt Saskia geschrieben hast, hast du nicht beim A angefangen, sondern du hast das S falsch rum, das A. Ich weiß es nicht mehr. Die Frage, wahrscheinlich ist es noch schwieriger, wenn du unter das Wort rückwärts schreibst, ne? Ja. Das ist schwierig. Ja, aber eine Geheimsprache hatte ich auch mal mit einer anderen Freundin in der Grundschule. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben, aber wir haben uns für jeden Buchstaben halt ein Wort ausgedacht. Also dann war das A. A war zum Beispiel Maus. B war Decke. Und diese Wörter wurden halt dann so lang, ne? Und wir hatten uns das halt jeder aufgeschrieben und dann so als Codebuch neben uns gelegt und immer geguckt, okay, das ist ein A, das ist ein B. Oh Gott. Und das hat ewig gedauert, diese Briefe erstmal zu schreiben und dann auch noch zu entschlüsseln. Das war, ich weiß nicht, das haben wir auch nicht lange durchgehalten, weil es einfach, es lohnt sich nicht. Ich wollte gerade sagen, warum es sich einfach machen, wenn es auch schwer geht. Ja, und vor allem, mal ganz im Ernst, was haben wir uns da für Sachen geschrieben in der Grundschule? Es kann jetzt nicht so spannend gewesen sein, dass erstmal muss die jemand finden. Und wenn sie jemand findet, dann stehen da Sachen wie, oh, ich finde Nils aus der Parallelklasse doof. Denke ich mir so, ja, dann liest das halt irgendwer, ne? Ist dann auch egal. Aus heutiger Sicht völlig okay, aber damals. Boah, wir haben uns da echt richtig Mühe gegeben. Oh, ja. Das ist so süß. Ja, dass man so viele verrückte Ideen hat, ne? Ja. Ja, mit meinen Fakten zum E war es das auch schon. Weiß nicht, ob haben wir noch irgendwas anderes gehabt? Also das E hat sonst nichts so zu bieten irgendwie. So ein häufiger Buchstaben und nichts zu bieten. Nee, das sieht man mal wieder. Quantität über Qualität. Oh ja. Aber du hast jetzt schon, A und E sind schon durch, also dein Name ist schon oh ja. Weit. Besteht schon zu 2/5. Genau. Aber deine, Anni, du hast ja 6 Buchstaben, ne? Aber ja, meine schon zu 2/6. Ja. Ja. Das kannst du noch kürzen zu 1/3. Stimmt. Danke. Mathe aus. Oh Gott. Du kommst mit dem I wahrscheinlich dann als nächstes, ne? Saskia. Ja, und ich komme erst später mit M und R und N. Okay. Hier sollen wir mit der ersten Kategorie dann mal loslegen. Gucken, was das E so. Und du weißt schon, eben, es ist so ein häufiger Buchstabe, wenn uns keine Wörter einfallen, dann liegt es an uns und nicht an ihm. Ja, genau. Okay. Okay. Wir geben unser Bestes, nix so los. Wie immer. Natürlich. Und ich ziehe die erste Karte. Oh, okay. Süßigkeit. Also genau dein Thema im Moment während dem Fasten. Ja, mit E. Aber ich finde es halt richtig schwierig. Die ganzen Sachen fangen halt alle nicht mit E an, oder? Bin ich nur gerade wieder doof? Nee, mir geht es genauso. Ich gehe mal Süßigkeitenregal wie immer wieder durch. Genau. Das innere Auge. Zählen Eukalyptusbonbons? Ja, sehr süß. Ja, das ist jedes Kind freiwillig gerne. Ja. Ja. Okay. Wie ist deine Beziehung zu Eukalyptusbonbon? Ja, die ist relativ neutral, würde ich sagen. Mag ich so ganz gerne, also ich würde sagen, ich esse vielleicht, boah, ist schwer zu sagen, aber sehr selten eigentlich Eukalyptusbonbons. Aber mein Freund isst die sehr, sehr gerne, deshalb haben wir die halt häufiger mal hier. Und dann nehme ich mir auch mal so eins, aber dann merke ich immer wieder, nee, irgendwie ist das auch nichts Wahres. Also wenn man krank ist oder so, ist das okay. Ja. Aber nee, so ansonsten, nee. Stimmt. Magst du die? Ich muss mich gerade dran erinnern, wie die überhaupt schmecken. Ja, genau. Okay. Weil esse ich die bei Halsschmerzen? Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber so Bonbons generell würde ich mir halt eigentlich nicht außerhalb einer Krankheit kaufen. Ja, ich bin auch überhaupt kein Bonbon-Typ. Kaugummis ja, aber keine Bonbons. Nee, ich nehme mich auch nicht. Mit Eukalyptus verbinde ich was anderes. Also das kam mir jetzt gerade in den Sinn. Und zwar war ich mal in einem Spa und dort ging ich in eine Dampfsauna. Okay. Bei, keine Ahnung, wie heiß können die sein? 80 Grad oder so? Also halt keine finnische 90 Grad, aber so. Ja, ich glaube so 70, 80 kann das irgendwie schon sein, ne? Genau. Und das war so ein Aromadampf-Ding. Mit Eukalyptus. Und das war dann so scharf quasi beim Einatmen. Das weiß ich noch. Das ist eine bleibende Erinnerung gewesen. Ja, glaube ich. Also hast du eher negative Assoziationen mit Eukalyptus. Also jetzt so intensiv ja. Aber sonst, okay. Ich rieche es eigentlich schon noch gerne. Ich finde es ein angenehmer Duft. Erfrischend, ne? Ja. Welches Tier ist nochmal immer Eukalyptus? Koala, ich oder? Ich wollte genau dasselbe fragen, ja. Oder ist es doch ein Koala-Bär, ne? Ja, ich habe immer den Panda im Kopf, aber der ist ja Bambus. Genau, das oder? Ist ein, ja genau. Gut. Nee, dann ist es der Koala-Bär. Dann. Ja. Verrückt, dass wir das beide sagen wollten. Ich habe gerade noch so überlegt, wenn ich das jetzt sage und es ist falsch, habe ich mich dann blamiert. Es ist voll peinlich, ja. Gell? Ja. Weil ich das nicht weiß oder... Doch, ich bin mir jetzt aber relativ sicher. Ja, ich auch. Und sonst werden wir dann belehrt. Ja, genau. Ja, ich habe... ich schummle jetzt ein bisschen bei den Süßigkeiten. Ich sag einfach so ein... wie nenne ich das? Erdbeerschaum. Marshmallow. Erdbeerschaum-Marshmallow. Gedöns. Das gibt es bestimmt, oder? In so einer Süßigkeitenbox mit allen klebrigen Sachen gibt es bestimmt eines davon, das eine Erdbeerform hat und nach Erdbeere schmeckt. Bestimmt, ja. Und das wähle ich. Das ist meine Süßigkeit mit Und was glaubst du, wie das schmeckt? Süß. Ja, das, ja. Na? Und erdbeerig. Okay. Gibt's bestimmt irgendwo auf der Welt. Aber ja. Weißt du, was eigentlich das Offensichtlichste ist? Fällt mir jetzt gerade ein, als du Erdbeere gesagt hast. Waren wir wieder ein bisschen doof? Ein bisschen, ja. Okay. Vielleicht einfach Eis, also Eiscreme. Erdbeereis. Erdbeereis, oder Eis, ja. Stimmt. Ja, da habe ich nicht dran Süßigkeit habe ich einfach so an die kleinen Sachen gedacht und nicht an das große Ganze. Nee, hast recht, es stimmt. Auch schon Eis, ne? Boah, jetzt hätte ich richtig Lust auf ein Eis. Lieblingseis? Also eigentlich immer Schokolade. Mhm. Aber ich stehe halt eher so auf die Milcheissorten. Also nicht, zum Beispiel Erdbeereis mag ich nicht so gerne. Würde ich mir auch, glaube ich, nie holen irgendwie. Aber ich stehe halt ja eher so auf Schokolade und Vanille und diese Sachen. Und zum Beispiel hier bei uns gibt es eine sehr leckere Eisdiele in der Nähe. Da gibt es so Salzkaramell. Das ist auch richtig lecker. Ja. Also alles, was eher so ein bisschen Milcheis ist, mag ich lieber. Ja, da bin ich bei dir. Ja. Ich auch. Sorbets kann auch gut sein. Also wenn Sorbet, dann wähle ich meistens Melone oder Birne. So. Echt? Das habe ich, glaube ich, beides auch noch nie gegessen. Nicht? Ah doch, das schmeckt lecker. Wenn, dann nehme ich eher sowas, also so Himbeere oder Mango oder so, habe ich, glaube ich, mal gegessen. Ja. Aber haut mich halt alles nicht um, dann denke ich mir immer, wieso habe ich nicht stattdessen Schokolade genommen? Oder halt irgendwas Stimmt. anderes. Also, oder auch Stimmt. so Zitrone zum Beispiel. Oh, nee, das würde ich, nee. Mein Freund holt sich immer Zitroneneis, immer. Manchmal sogar zwei coolen. Okay. Wenn er ganz wild drauf ist. Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt im Urlaub hatte ich auch ein Eis zum Nachtisch. Und das war ein spezielles, das hatte ich noch nie. Mhm. Das war Marzipan-Sauerkirsch. Das war so lecker. Ja. Oh, das war echt lecker. Oh, ich mag kein Marzipan. Okay. Stille. Saskia hat aufgelegt. Piep, piep. Ja, nee, ich mag kein Marzipan. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich mag ja wirklich fast alles, was Süßigkeiten angeht, ne? Also, ich esse wirklich fast alles. Aber Marzipan, boah, nee, das mag ich nicht. Ja gut, dann bleibt mehr für mich. Es ist okay. Ja, das ist auch immer so, ich erzähle so viel über meinen Freund heute, ne? Ihr kennt jetzt das ganze Essverhalten von ihm, aber der isst nämlich sehr gerne Marzipan. Und es ist immer so, wenn ich irgendwie einkaufen bin und er mir sagt, kannst du mir Schokolade mitbringen, wenn ich weiß, ich will selber, will ich eigentlich auch welche, aber versuche zu widerstehen, kaufe ich immer Marzipan, weil ich weiß, die werde ich eh nicht essen. Das ist clever. Und wenn ich aber so eine hole, die ich auch mag, dann esse ich natürlich auch mit, ne? Deshalb kaufe ich dann immer Marzipan und er freut sich und ich freue mich auch, weil ich es nicht esse. Ja. Sehr gut. Aber ja, genau, da ist dann auch immer mehr für ihn übrig. Ich wollte noch irgendwas zum Eis sagen. Ach so, wie stehst du so zur Sahne? Finde ich gut. Okay, ja, ich auch. Ja, weil ich mag es, wenn dann das die Schicht, die quasi die Rahmen, wir sagen Rahmen. Ach so, okay. Entschuldigung. Diese Schicht, die sich dann so anfriert auf dem Eis. Oh, ich finde das so toll. Ja, ich mag das auch, wenn sich so das kalte Eis und so diese cremige Konsistenz von der, wie nennst du es? Rahmen. Von genau. dem Rahmen. Was, wie heißt das? Dem Rahmen. Wenn sich das so vereint und dann ist es so cremig, kalt und ach, das mag ich. Mag ich sehr gern. Ja. Aber ich kenne sehr viele, die das halt gar nicht mögen zu Eis. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Ich finde das schon ziemlich lecker. Auch so auf einer Eisschokolade oder so oder Eiskaffee. Das ist auch lecker. Eine andere Glaubensfrage. Eis im Becher oder in der Waffel? Kommt drauf an, wie viele Kugeln. Beziehungsweise, es gibt ja auch größere Waffeln oder auch größere Becher. Aber wenn ich ein oder zwei Kugeln nehme, dann nehme ich eigentlich immer in der Waffel. Und wenn ich mehr nehme, beziehungsweise manchmal nehme ich zwei mit Sahne zum Beispiel, dann mache ich es immer im Becher. Okay. Und ab zwei dann auch immer im Becher. Weil ich einfach zu blöd bin, das zu essen, dann tropft das überall runter. Und im Becher ist es dann einfach viel kompakter und besser zu essen. Das stimmt. Wie machst du's? Ja, ich nehme immer den Becher. Immer? Weil irgendwie ist mir die Waffel dann auch zu viel noch dazu. So. Wenn ich Eis will, will ich Eis. Ja, das stimmt, aber also ich mag halt gern, ich mag eine Waffel eigentlich ganz gern, auch gerade wenn da oben so ein bisschen noch die Reste vom Eis dranhängen. Wenn man das so abknabbert und später ist es dann eher so ein bisschen knackiger dann unten. Ja. Ich mag das eigentlich schon ganz gern. Also bei einem gekauften Waffeleis, also so ein fertiges Waffeleis, das mag ich schon, weil dort ist ja in der Spitze unten immer noch so Schokolade. Ja, stimmt. Das ist toll. Stimmt, das ist so richtig harte Schokolade, ne? Mit so einem Waffel drum. Ja, das stimmt, das ist sehr lecker. Nee, also die Waffel mag ich auch sehr gern. Aber ich glaube, wenn ich eine Kugel nehme, habe ich, glaube ich, noch nie in einem Becher bestellt. Ja, doch, eben schon. Also, unser Essens-Podcast geht weiter. Oh Gott, ey. Aber wirklich, ne? So, noch mehr Glaubensfragen oder soll ich mal die nächste Kategorie ziehen? Zieh du mal. So. Was nehmen wir denn? Oha. Okay. So, also. Mit E. Bring es mir schon und bei. Eine unnötige Superkraft. Dann mal los, ne? Gott, ich bin auch vollkommen überfordert. Es ist immer so dieser erste Moment, wo man denkt, ich weiß überhaupt keine Wörter, ich habe nie Deutsch gelernt, ja, keine Ahnung. Genau. unnötige Superkraft mit E. Ja, eben, es muss ja auch noch unnötig sein. Genau, weil so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist eben nicht unnötig. Was wäre das denn? Vielleicht können wir da was Unnötiges draus machen. Ist so wie Energie, keine Ahnung. Dass man immer Energie hat. Energie tanken ohne Schlaf oder so. Das wäre schon eher hilfreich, ja. Vielleicht Eichhörnchen-Flüsterer? Also Eichhörnchen-Versteher? Ja, dass man mit Eichhörnchen Eichhörnchenflüsterer, so wie Pferdeflüsterer. Genau. Und Eichhörnchen. Und ich glaube, das ist ziemlich unnütz. Ja. Also zumindest, wenn man nicht irgendwie in London im Park ist und von Eichhörnchen angegriffen wird, von den grauen Terror-Eichhörnchen. Ja, so oft sieht man halt auch Eichhörnchen nicht, ne? Dass man da irgendwie eine gute, also eine Kraft draus entwickeln könnte. Zählt das jetzt irgendwie? Es ist auf jeden Fall eine Superkraft, eine unnötige. Sehr gut. Sehr unnötig, ja. Ich bin gerade überlegen, was noch. Du hast dir die Rubriken ausgedacht. Ja, aber ja nicht schon mit jedem Buchstaben mir überlegt, was man sagen kann. Vielleicht. Lass mich kurz überlegen. Gib mir mal so 10 Minuten. Okay, das macht den Zuhörern überhaupt nichts aus. Hier kommen 10 Minuten Stille für eure persönliche Meditation. Genau. Gutes Entspannen. Ich will irgendwas mit Eiern sagen. Mit Eier, was kann man... Eier. Eier. Was ist denn unnötig mit Eiern? Das ohne Eieruhr das perfekte Wachsei zubereiten. Ja, das finde ich einfach schon eine bessere Superkraft, als mit Eichhörnchen zu kommunizieren. Also das ist ja dann so voll, kannst du schon Leute mit beeindrucken, wenn du sagst, ja, ich kann das da reintun und ich habe es genau im Zeitgefühl, wann ich das rausholen muss. Das stimmt, aber wenn Superkraft, dann ist es eher eine unnötige Superkraft. Das stimmt, ja. Wenn jetzt daneben jemand steht und sagt, ja, aber ich kann mich beamen und der nächste sagt, ich kann mich unsichtbar machen und du stehst dann da und sagst, aber ich kann das perfekte Ei. Ja, schon, gegen die ist es schon eher unnötig, ja. Aber ja, Eierexperte. Jetzt ist bald Ostern, also es passt doch ins Thema. Stimmt. Machen wir eine Special-Osterfolge. Wie soll die aussehen? Ich weiß nicht, wir müssen bis zu Ostern, bis zum O kommen. Oder wir sind an Ostern vielleicht beim H, oder? Wir sind jetzt E, F, G, H. 3 Wochen. Oh, könnte sogar vielleicht passen. Ein bisschen könnte vor Ostern. Passen. Oh Gott, wir versprechen jetzt hier Sachen. Vielleicht gibt es eine Special-Hasen-Ostern-Folge zu Ostern. Sehr gut. Lasst euch überraschen. Genau. Mehr will ich, kann ich gar nicht sagen zur unnötigen Superkraft. Ist eine Spitzenkategorie, würde ich sagen. Die gehört zu unseren Favoriten. Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir weiter. Mhm. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes und ziehe von meinen Tarotkarten die oberste. Oh. Das macht man ja sonst nicht. Wenn du so einen Fächer hast, dann greifst du doch immer so Wie hast rein. Du die denn ansortiert überhaupt? So aufgefächert. Mhm. Und jetzt kommt das oberste. Oh ja, nee, die würde ich auch niemals nehmen. Okay. Ein Promi mit E. Ja. Mir fallen gerade mehrere ein, aber ich überlege, zu wem man am besten was sagen kann. Mir fallen auch mehrere ein, aber ich weiß, dass ich zu niemandem was sagen kann. Nee, ich auch nicht so richtig. Deshalb, warte, ich gehe nochmal durch, was mir noch so einfällt. Aber ich denke mir auch, was macht mein Gehirn dabei? Als allererstes ist mir Eminem eingefallen. Oh, ja, aber immerhin. Als zweites, ich glaube, weil ich dann im Musikgenre mit meinem Gehirn war, ist mir Eros Ramazzotti eingefallen. Der ist mir auch als zweites eingefallen. Und jetzt gerade Ed Sheeran. Jetzt bin ich immer noch in der Musikbranche. Ja. Hoffentlich ziehen wir nicht gleich Kategorie Musik oder Musiker oder was. Es wäre typisch. Ja, also über wen von den dreien kannst du am meisten sagen? Also bei mir kam als erstes durch den Kopf Erkan und Stefan. Keine Ahnung, warum, ich habe die nie geschaut. Ich kann nichts dazu sagen, aber es kam wie ein Gedanke, so zack, pang. Und dann eben auch Eros Ramazzotti, wobei ich dann so an das Getränk gedacht habe. Eher. Und jetzt vorhin, als du deinen dritten gesagt hast, kam mir Emilia in den Sinn. Weißt du noch? Wer ist das denn? I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Ja, stimmt. Das ist ein schönes Lied, ja. Ich fand es auch schön, aber ich habe es gehasst, weil es einfach wirklich ein Ohrwurm war, der den ganzen Tag geblieben ist. Ja, das stimmt. Aber ja, das war eigentlich ein schönes Lied. Muss man. Aber auch ein One-Hit-Wonder, oder? Ja, total. Wie hieß die nochmal? Emilia. Meinst du, die kommt, wenn man sie googelt? Ja, überprüf vielleicht, ob sie wirklich so, so heißt. Ich verbinde das einfach damit, aber ja. Aber mir kommen, werden hier gerade ganz viele andere berühmte Es angezeigt. Also Frauen, Frauen oder Männer mit E, ne, eher Frauen eingebe, ne? Ich bin auch schlau. Was für welche denn? Emilia Clarke ist von Game of Thrones. Emma Stone. Oh ja, Emma Stone. Ja, jetzt habe ich gesagt, da werden mir viele angezeigt. Ich glaube, es waren nur zwei. Ich guck mal, wer es hier noch so kommt. Ich glaube nicht. Da kommen immer nur die beiden. Aber es kommt nicht die Emilia, die du meinst. Vielleicht muss die ich ist das schon zu lange her. Ich gebe mal wahrscheinlich Big Girl noch dazu ein. Genau. Ah, doch, ja. Es müsste sie gewesen sein. Ah, sehr gut. Dann hat mir mein Gehirn keinen Streich gespielt. So sieht die aus? Du hast die gar nicht in Erinnerung. Also von jetzt oder früher? Das war, nee, früher. Okay. Aber früher kannte man ja auch Musikvideos nicht so richtig, oder? Ja, ja, stimmt. Mir fällt gerade noch Elton ein. Kennst du Elton? Ah, ja, ja, also, klar. Ne, Elton halt, der hat, glaube ich, keinen Nachnamen. Der ist so ein Star, dass er keinen Nachnamen hat. Hat der noch eine Karriere, nachdem Stefan Raab aufgehört hat? Ja, der macht ja immer noch Schlag den Star, moderiert der noch. Ah, okay. Was ja quasi wie Schlag den Raab ist, nur halt mit anderen Stars. Und der moderiert, wenn das die aktuelle Info immer noch ist, moderiert er 1, 2 oder 3. Ah, ja, also okay. Ja. Ist auf jeden Fall noch so ein bisschen im Fernsehen vertreten. Ja. Ja, und jetzt, wo ich gerade Elton gesagt habe, ist mir auch noch Elvis Presley eingefallen. Jetzt läuft's hier mit den Promis. Ja, aber jetzt. Ich kann halt zu keinem so richtig was sagen. Also, es ist so. Ja, ich auch nicht. Eros Ramazzotti ist für mich einfach Urlaubsstimmung. Irgendwie, ja. Oder beim Italiener sitzen oder so. Läuft Eros Ramazzotti, ja, im Hintergrund. Aber ich könnte dir jetzt nicht mal ein Lied sagen. Also klar, wenn ich's höre, dann aha, aber. Sagen kann ich dir auch nicht, aber. Aber singen. Ich kann kein Italienisch. Aber ich kann summen, warte. Hast du erkannt? Das hat man nicht erkannt. Nicht ganz. Warte, ich zeig dir gleich, wie das heißt. Ich wette, irgendwer hat das erkannt. Ganz sicher. Auf jeden Fall. Wollen wir ein Gewinnspiel draus, ja, machen? Was gibt's zu gewinnen? Ein Gruß im nächsten Podcast, eine namentliche Erwähnung. Das lockt bestimmt viele Leute an. Sebastasse una. Jetzt habe ich es ja verraten, ne? Ich bin auch dumm. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, canzone. Das habe ich doch genau so gesummt. Also. Ja, exakt so. Ja. Was hatte ich denn eben noch gesagt überhaupt? Achso, Eminem, ja. Eminem. Kann ich auch, also ja, ist halt Eminem, ne? Hast du 8 Miles gesehen? Ich glaube sein nicht. Sein Film? Nee. Hast du den geguckt? Ja. Und? Ja, den hab ich. Ja, war noch so eindrücklich irgendwie, wie er halt aufgewachsen ist. Okay. In Detroit. Nee, ist irgendwie, also ist nicht an mir vorbeigezogen, aber irgendwie, das ist auch schon ein bisschen älter, ne? Also schon ein bisschen länger her. Das Lied, das er mit Dido gesungen hat, das fand ich so schön. Ja, stimmt. Das mag ich sehr. Ja, stimmt, das war auch schön. 8 Miles von 2002. Krass. Also wahrscheinlich hätte ich den noch gar nicht gucken dürfen. Der ist nämlich. Lass mich alt fühlen. Ja, ich meine, du bist auch nur ein Jahr älter, ne? Aber ja. Ja, da war ich 11. Aber ja, der ist erst ab 12. Ich hoffe, du hast ihn erst ein Jahr später geguckt. Natürlich. Natürlich. Glück gehabt. Legt eure Telefone weg. Zeigt mich nicht an. Die Telefone laufen heiß bei der Polizei in der Schweiz. Genau. Ja, nee, über die anderen Ed Sheeran und Elvis und Elton, nee, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber es gibt doch, ja, erstaunlich mehr, als ich dachte. Ja, ja. Berühmte Person. Aber eben, es wäre noch gut, einen zu haben, wo man jetzt Geschichten erzählen könnte. Ja, bestimmt gibt es den schon wieder. Ich mache jetzt noch einen kurzen letzte Google-Aktion, beziehungsweise ich gebe bei, ja, mir bei Instagram bei E ein und gucke, wer da kommt. Ah, clever. Von Berühmtheiten. Ah, Emma es Watson. Gab auch noch Emma Watson. Oh, ja. Ja, gut. Zu der hast du ja keine Verbindung, weil Du kennst Harry Potter ja nicht. Ja, doch, ich habe ja jetzt mittlerweile, also mein Freund und ich haben ja irgendwie jetzt mal so die letzten Wochen immer samstags uns mal einen Teil angeguckt. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar die ersten fünf, glaube ich, geguckt. Was heißt die ersten fünf? So viel mehr gibt's ja gar nicht, ne? Aber fünf habe ich, glaube ich, geguckt. Ich glaube, es gibt schon sieben, acht oder so. Ich glaube auch, ne? Irgendwie so. Ja. Aber ja, nö, deshalb, aber es Emma Stone, nee, heißt nicht Emma Stone, heißt Emma Watson. Emma Watson spielt ja auch noch in anderen Sachen mit, ne? Ja, wobei, ich weiß nicht, wie viele Filme ich sonst noch gesehen habe. Ich habe zum Beispiel, boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich glaube, das war sie aber auch, mit Daniel Brühl hat sie mal so einen Film. Ah ja? Über so eine Sekte. Oh, warte, das muss ich googeln, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Aber ich mag sie, ich finde sie toll. Ja, ich auch. Aber es ist lustig, wie nervig sie rüberkam im Harry Potter 1, oder? Jetzt, wo du sie ja gesehen hast. Ich finde halt Ron tausendmal nerviger als sie. Ich finde halt Ron richtig scheiße. Ich finde ihn wirklich richtig scheiße. Und mein Freund hat zwischendrin immer gesagt, wieso hast du den denn so doll? Weil ich zwischendrin immer gesagt habe, was ist das für ein Penner? Warum macht er das? Wieso ist er so? Und mein Freund konnte gar nicht verstehen, wieso ich so viel Hass gegen Ron habe. Aber ich finde Ron einfach richtig doof. Deshalb habe ich nicht so auf Hermine geachtet. Wahrscheinlich. Ja. Aber auch Emma Stone ist toll. Ja, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich gegoogelt, wie der Film heißt. Colonia Dignidad. Sagt dir das okay. was? Okay, nee. Oh, das musst du auf jeden Fall gucken. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo gibt auf irgendeinem Streamingdienst, aber das musst du auf jeden Fall gucken. Ich habe das in so einem Freiluftkino geguckt. Aha. Irgendwann, ich glaube, da stand gerade von 2015 oder so, ist der. Gott, das war einfach so spannend, ne? Das war so spannend. Also musst du ihn gucken. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Aber wenn du sie magst und wenn du Daniel Brühl magst, dann läuft das. Ja. Okay. Ja. Okay. Ich notiere es mir jetzt nicht, ich höre es mir dann nochmal. Genau, ich schreibe es dir sonst nochmal. Danke. Genau. Sehr gut. Ja, das waren jetzt auch genug Promis mit E, oder? Ich würde auch sagen. Mir fällt jetzt auch wirklich, also Instagram habe ich jetzt durchgeguckt, da kommt keiner mehr, der mit E anfängt. Deshalb würde ich jetzt ziehen. Genau. Okay, eine Beleidigung. Du Eumel. Ja. Auf einer Gibt's Skala von das? 1 bis 10 fühle ich mich mäßig beleidigt. Aber ja, das gibt's, du Eumel. Aber das ist halt, ja doch, es ist eher noch eine harmlose. Aber wir wollen ja hier auch nicht irgendwie die harten Sachen auspacken, ne? Weil sonst müssen wir bei Spotify irgendwie angeben, dass wir... Stimmt, dass es nicht jugendfrei ist, ne? Genau. Ja. Nee, das wollen wir auch nicht. Deshalb bleiben wir bei Eumel. Du Eumel. Aber mir ist tatsächlich... Finde ich ein süßes Wort. Ja, voll, du Eumel. Das ist aber auch eher so ein bisschen sowas, nicht richtig Beleidigung, sondern so ein bisschen auch tollpatschig süß, oder? Wenn einem irgendwas Tollpatschiges passiert und dann sagt der andere, ach du Eumel. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum mir das jetzt überhaupt aufgepoppt ist, weil das Wort gibt's in meinem Wortschatz eigentlich gar nicht. Okay. Aber du, also an sich gibt's das schon, ja. Aber irgendwie muss es ja irgendwas in deinem Kopf. Ja, irgendeine Verknüpfung. Muss es da geben, irgendeine Verknüpfung. Vielleicht wird es mal im Podcast-UFO-Chat gebraucht oder so. Vielleicht, ja. Irgendwo wurde es bestimmt mal gebraucht. Du Eumel. Aber mir ist als allererstes du Esel eingefallen, was auch nicht wirklich schlimmer ist. Also, ja. Du Esel. Auch sehr schön. Sag ich, glaube ich, auch nie, aber... Also ich glaube, mit uns zu streiten macht Spaß, oder? Ich glaube auch, du Eumel, du Esel. Du Esel. Du Eidechse. Mir fallen eigentlich nur Tiere ein. Ja. Das ist eigentlich auch eine gute Zusammenfassung bis jetzt, oder? Wir haben über Tiere und Essen gesprochen. Ja. Viel mehr war es eigentlich nicht. Du Eierkopf. Und über Eier. Sind wir wieder bei den Eiern. Hast du eine Lieblingsbeleidigung? Gibt es irgendwas, was du immer gerne sagst? Ich fluche eigentlich nur beim Jetzt kommt's. Autofahren oder wenn ich meinen Laptop anschreie, weil er ein Update macht oder so. Mhm. Und wie nennst du den dann? Verdammtes Arschloch oder so. Du Eumel. Du Eumel. Mach das Update schneller. Was fällt dir ein, du bockiger Esel? Und du? Ich fluche auch am allermeisten beim Autofahren. Gell? Also ich habe da wirklich so das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch. Also gerade auch, wenn ich alleine fahre, das hatte ich früher nicht so häufig. Früher habe ich mir das immer nur so gedacht. Aber mittlerweile sage ich dann auch richtig laut, blink doch mal, du Spasti oder so. Ja, ja. Und denk dann immer so, oh. Einmal zum Beispiel bin ich bei uns aus dem Supermarkt raus, da ist so eine Schranke und dann ist da direkt die Hauptstraße. Und da kam von links ein Auto auf der Straße und es fuhr und auf den anderen, also rechts kam nichts. Und dann hat er aber kurz bevor er bei mir stand, halt nach rechts geblinkt, dass er auf diesen Parkplatz fahren will, ne? Und wenn er das ja vorher signalisiert hätte, hätte ich ja schon viel früher fahren können. Ja. Und dann habe ich richtig laut auch gesagt, hättest du nicht mal früher blinken können? Und dann habe ich bemerkt, dass mein Fenster noch auf war, weil ich da diese Parkkarte reinmachen musste. Und dann war da halt so eine Frau drin, die hat mich auch so richtig schockiert angeguckt. Und dann habe ich halt noch so gesagt, ja, blinken hilft. Und dann bin ich weitergefahren. So aber gut. Sowas regt mich auf. Also da denke ich mir immer... Ja. Wofür habt ihr denn euren beschissenen Blinker? Es ist so. Hinter mir bildet sich schon eine Schlange, weil die halt auch alle rausfahren wollen, aber die können nicht fahren, weil ich nicht fahre. Und ich kann nicht fahren, weil die Leute nicht wissen, wie der Straßenverkehr funktioniert. Ja, das hasse ich auch. Ja, aber da kommt dann schon manchmal so die aufgestaute Wut hoch. Da lässt man alles raus. Ja, aber wirklich. Ja, manchmal denke ich mir dann auch so, weil manchmal, also mir passiert es selten, dass ich den Blinker vergesse, aber manchmal vergesse ich ihn auch, aber dann hat das meistens auch irgendeinen Grund. Weißt du, dann ist das ja nie, weil du irgendwie den anderen Autofahrer ärgern willst, sondern weil du irgendwie schon mit Gedanken irgendwo anders bist oder weiß ich nicht, an was denkst und dann halt nicht an den Blinker denkst. Das macht ja keiner mit Absicht, glaube ich. Ja. Deshalb denke ich dann manchmal so, okay, ich sollte mal nicht so böse mit den Leuten sein. Ein bisschen toleranter sein. Ja. Ich werd dann aber auch so ein bisschen zu einer Italienerin. Ich fuchtel dann auch mit meinen Händen umher und gestikuliere wild. Das mache ich auch immer. Auch wenn ich weiß, also in dem Fall war es jetzt so, die hört mich, weil das Fenster war auf, aber wenn das Fenster zu ist, mache ich das auch immer. Und dann so, ne? Und die Arme so und alles. Und immer irgendwie manchmal auch so, wie nennt man das? So. Ja, nicht einen Vogel zeigen, sondern so mit der Handfläche vorm Gesicht so Scheibenwischer. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du spinnst doch. Und das mache ich auch so oft. Aber es tut halt auch irgendwie gut. Ja, für den Moment, ja. Aber dann bin ich trotzdem manchmal noch wütend, kurz danach, und denke mir so, wie haben diese Leute ihren Führerschein bekommen? Mhm. Ja, und dann geht's auch wieder irgendwann. Man möge uns im Straßenverkehr begegnen. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall Eumel oder Esel sagen. Sehr gut. Du Eumel! Nehme ich jetzt echt in meinen Sprachgebrauch auf. Ich versuche es auch. Also, wenn ich mit jemandem auf Hochdeutsch spreche. Oh ja, gibt's denn irgendwas auf Schweizerdeutsch? Mit E. Eine Beleidigung. Mit E? Nee. Weißt du, was mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt? Nee. Was so gar keinen Sinn macht? Endoplasmatisches Reticulum. Das ist auch eine gute Beleidigung. Ist auf jeden Fall eine beeindruckende Beleidigung. So kurz und knackig. Ja. Es geht so leicht über die Lippen. Total. Ja, boah, nee, also das war doch irgendwas Biomäßiges, ne? Ja, da, frag mich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Ja, so, schönes Wetter heute, ne? Auf jeden Fall. Sonne und ja, so. Willst du die nächste Kategorie schon? Bist du dran? Ja doch, du bist dran. Ich hatte gerade die Beleidigung. Ja, ich bin dran. Machen wir es mal anders. Sag mir eine Zahl. Zwischen 12. Zwischen 1 und 12. Dann nehme ich die 7. Die 7, okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Also, du hast es ausgewählt. Mhm. Du musst damit klarkommen. Mhm. Ja, aber es ist wieder typisch. Es ist eigentlich, es geht wieder in was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, und zwar ist die Kategorie witziges Wort. Was auch immer diese Kategorie wieder soll. Du warst betrunken, als du auch, ja. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ein witziges Wort mit E. Also ich wäre für Eumel. Eigentlich Eumel, ja, wenn das nicht schon wäre. Oh Gott, ein witziges Wort. Was ist denn überhaupt ein witziges Wort? Also vielleicht ist es auch eine Rubrik, die wir beim nächsten Mal nicht unbedingt... vielleicht, ja. Könnten wir mal diskutieren. Ja, Eumel, mir fällt nichts ein mit E, ne? Mir fällt die ganze Zeit nur Elektriker ein und ich weiß nicht warum. Und es ist überhaupt nicht lustig. Eureka. Ja, ist auf jeden Fall exotisch. Es ist irgendein Ausdruck, so ein aber ich weiß nicht, für was es steht. Das kann ich auch nicht sagen. Du hast dir ausgesucht. Ich nehme es wieder zurück. Aber hey, sind das nicht lustige Wörter? Selten so gelacht. Ja. Mir fallen halt normale Wörter ein mit E, aber nichts ist daran lustig. Immerhin fallen dir normale ein. Mir fallen das eigentlich stimmt. Gar keine ein. Mir ist gerade noch Erdbeben eingefallen. Wow, fun. Ich meine, so ein Erdbeben, hey. Ist schon lustig, ne? Wie die Sachen da geschüttelt werden auf der Erde. Erde, auch so ein Wort. Okay, Erdbeben und Erde hat den gleichen Stamm. Also ich glaube, jetzt ist vielleicht so ein Moment, wo die Leute ausschalten. Meinst du? Meinst du, wir sollen die Stimmung wieder hochholen und noch eine andere Kategorie ziehen? Ich würde sagen, okay. Ja, rette uns. Bisschen mehr hergibt. Die Süßigkeit hatten wir doch, ne? Ja. Ja, dann muss ich die raustun. Die habe ich nämlich gerade gezogen und dachte im ersten Moment, okay, das ist okay. Aber dann... Oh, jetzt wird's knifflig. Also nicht knifflig, aber... Zur Abwechslung mal was Schweres. Ja, Serien. Serien. Oh la la. Ja. Ist dann auch schon spät, ne? Ja, war eine gute Folge, Maren. Ja. War ganz toll. Also ich google jetzt mal ganz leise, dass es niemand mitkriegt. Serie E. Oh, mir fällt auch aber gerade nichts ein, oder? Warte mal. Also es kommen halt Autos, wenn man eingibt Serie E. Ach so, ja. Das war nicht die Serie, die wir wollten. Wahrscheinlich habe ich noch nie eine gesehen mit E. Also eine, die heißt echt super, Mr. Cooper. Die okay. Lief von 92 bis 97. Okay. Oder Eddie und der Bär. Ja. Mhm. Also ich suche weiter, gell? Du darfst natürlich alles erzählen über die Serie. Ja, ich komme nicht auf den Namen von dieser Serie. Warte, ich muss kurz... mal bei Netflix nebenbei gucken, ob wie die nochmal hieß, ob die mit E anfängt, ich denke. Ein Colt für alle Fälle. Mhm. Ein echter Wiener geht nicht unter. Ich hab was. Okay, ich hab eine gefunden, die ich tatsächlich auch geschaut habe. Okay. Und zwar Eine himmlische Familie. Ja. Gell? Stimmt. Hast du die auch gesehen? Ja. Oh, das fand ich so schön. Ja. Wirklich, mit diesen 17 Kindern, die sie irgendwie gefühlt, hatten. Ja. Oh ja, stimmt. Die war cool, die Serie. Da hätte ich jetzt gerade Lust, eine Folge zu schauen. Wie ging da denn nochmal das Intro? Ich überlege gerade, wie nochmal heute die große Sing-Folge. Ja, im Ohr habe ich jetzt gerade das Gilmore Girls Intro, aber das ist falsch. Weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht, komme auch nicht drauf. Die Serie gab es bis 2007. Boah, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ah, die waren cool. Ja, das war richtig cool. Ja. Okay. Ja. Ich habe gerade beim Googlen ist mir noch Emergency Room ins Auge gefallen. Ah. Habe ich aber nicht geguckt. Dort hat doch George Clooney mitgespielt, oder? Ganz früher. Das kann sein, ja. Aber ich habe die Serie nie geguckt. Ich auch nicht. Weil ich auch bei solchen Arzt oder Krankenhaus oder weiß ich nicht was, muss ich immer weggucken, weil ich die Sachen eklig finde. Ja, das kenne ich. Und das ist halt auch immer irgendwie so dasselbe. Ja, das stimmt schon. Auch all diese CSI-Dinger und so, das ist nicht meins. Nee, das stimmt. Das ist schon alles irgendwie, ja, Konzept sehr ähnlich. Was meinst du, sollen wir noch eine Rubrik zur Ehrenrettung? Ja, ich würde sagen, weil das war irgendwie nicht Geld befriedigend irgendwie jetzt. Nee, gar nicht. Okay. Oh, das ist ein schöner Abschluss, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Aber du musst ja zuerst dran. Und zwar ist ein Cocktail gesucht. Ach du Scheiße. Ein Cocktail. Oh, ich habe die ganze Zeit nur Energy im Kopf, aber Energy ist kein Cocktail. Also. Ja. Eierlikör zählt wahrscheinlich nicht, ne? Nicht unbedingt. Ich habe heute, ich habe auch nur Eier die ganze Zeit. Fällt mir irgendwas nur mit Eiern ein. Stimmt. Ja gut, wenn du sagst Eierlikör-Cocktail, dann könnten wir es. Aber es ist doch erst ein Cocktail, wenn es mindestens 3 Zutaten hat, oder? Ja, dann sag mal, wie du den Eierlikör-Cocktail zubereiten würdest. Ich finde Eierlikör übrigens eklig. Ich würde erstmal ein Eierlikör, ne? Dann ja. Würde ich da ein bisschen Eis reinmachen, also Eiswürfel, damit es schön kühl bleibt. Das zählt nicht als Zutat, oder? Nee. Shit. Okay. Auch die Strohhalme am Schluss ja, schade. Nicht. Das Glas zählt auch nicht. Aber was für ein Glas würdest du wählen? So ein bisschen, so eine Form, so ein bisschen wie so ein Sektglas. Also so ein, ja, mit einem langen Stiel und halt ja, so ein relativ hoch und schmal. Da würde ich vielleicht so ein paar Schokostückchen. Mm. Und obendrauf kommt dann Sahne bzw. Rahm. Ist es dann Cocktail? Wenn du das Ganze noch schüttelst? Ja, aber ja, doch, die Sahne kann man mitschütteln. Ja, schütteln wir alles. Dann ist gut, das der Eierlikör-Cocktail à la Maren. Mhm. Guten Appetit. Achso, und natürlich würde ich da auch noch so ein bisschen Deko-Obst dran machen und so ein kleines Schirmchen und einen Strohhalm, ne? Also. Würdest du einen Schnitz Drachenfrucht? Oh ja, Drachenfrucht und auch so eine Physalis. Unbedingt. Und vielleicht auch so ein Stück Ananas. Wow. Also, wer sich den nicht bestellt, der ist selbst schuld. Und das kurz vor Ostern vor allem. Ja. Also, ja. Da haben wir eigentlich schon das erste Osterrezept rausgeraubt. Aber hallo. So, und wie sieht dein persönlicher Cocktail aus mit E? Ich mix mir jetzt auch einen zusammen. Und du hast mich sehr inspiriert mit deiner vorherigen Aussage. Ich nenne ihn Energize It. Energize You. Okay. Genau, Energize You. Mhm. Und dort kommt natürlich Ananassaft rein. Mhm. Und natürlich auch Aloe Vera Extrakt. Okay, jetzt wird es sehr exotisch, ja. Nicht zu vergessen ist, was nehmen wir als Basis? Wir nehmen Wodka. Mhm. Wodka ist immer gut. Wodka ist immer gut, ja. Genau. Also wir haben Wodka, Ananassaft, Aloe Vera Extrakt und das wird so geschüttelt. Ja, selbstverständlich. Da kommt noch ein bisschen Kokosnussmilch. Mhm. Dazu. Mhm. Ich glaube, das schmeckt ganz lecker. Okay, ja. Und dann dekoriert, weil Energize You, das braucht noch so ein bisschen was, ne? Und das wird dann dekoriert mit gemahlenen Haselnüssen, aber mit Schale fürs Farbkonzept. Okay. Und auch noch ein Deko-Obst, und zwar eine ethisch gute Frucht. Eine Scheibe Banane, so an den Rand geklemmt. Mhm. Ja. Ja, ist mal was Neues. Genau. Das Ganze wird serviert in einem, wie sagt man den, diese Trinkbecher, die Sportler haben. Aber eben die Bananenscheibe dann so oben am Rand, also ohne den Trinkaufsatz, sondern so ein Shaker. Nee, wie heißt das denn? Ja, so ein Trinkbecher, also so ein, ja. Ja, okay. Mhm. Genau. Also würdest du das auch Sportlern empfehlen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schön, ja. Ein bisschen Wodka. Und das würde ich dann weil es gibt ja viel Energie dafür, also man hat auch was vom Drink. Das würde ich dann für 24,99 verkaufen. Oh, das ist ja ein Schnäppchen. Ja. Aber was ist dieses Aloe Vera? Was war das? Keine Ahnung. Achso, okay. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Ding, was ich mir nicht kenne. Nee, ich glaube, tut einfach gut. Das ist reinigend für Körper und Seele, ja, und auf jeden Geist. Fall. Ja, ich würde sagen. Würdest du auch trinken, oder? Den ersten schenke ich dir. Den gebe ich dir aus. Ach, das ist aber nett. Gell? Bei meinem ist übrigens Happy Hour und kostet immer 4 Euro. Ah, super. So kriegst du die Leute voll. Ist aber unter uns ist es nicht so guter Eierlikör. Okay. Aber pst. Ja. Ja. Ich sag nichts. Okay. Die Eier waren schon ein bisschen alt. Oh nee, Eierlikör, nee, mag ich nicht. mag ich nicht. Doch, doch, doch, doch. In diesem Schokoladenbecher. Oh, da war ich gar nicht so schlecht mit Schokostückchen reintun. Weil ich wusste nicht, was man da so reinmachen kann. Deine Mischung ist super. Die ist eigentlich ganz gut, ne? Also ich würd eher deinen trinken. Ja, schon allein vom Preis, ne? Aber was ist der Unterschied zwischen Eierlikör und Eierpunsch? Kennst du Eierpunsch? Das Wort ja, aber ich kann es jetzt gerade nicht abrufen. Also so auf dem Weihnachtsmarkt gibt es immer Eierpunsch. Und ich weiß nicht, ob das noch was anderes ist. Ist das einfach warm gemachter Eierlikör? Ja, das kann natürlich sein. Ja, es ist auf jeden Fall warm. Aber ich weiß noch, dass ich das mal irgendwann bestellt habe und dann fand ich das so eklig, dass ich das irgendwo stehen lassen habe. Okay. Ja. Aber vielleicht war das auch ein schlechter, so wie meiner. Ja, wenn man schlechten Eierlikör oder Eierpunsch trinkt, ich glaube, das merkt man dann ziemlich schnell. Ja, das stimmt. Ja, so alkoholgetränkt können wir jetzt aufhören. Eigentlich oder? Ja, ne? Jetzt hätte ich eigentlich Lust auf so... Auf Energize You? Auf Energize You, ja. Wobei, es ist jetzt schon spät. Jetzt will ich eigentlich auch nicht mehr energized werden. Jetzt willst du entspann you. Eigentlich, ja. Den kannst du dir mal überlegen, wie der aussehen könnte. Genau. Den würde ich, glaube ich, eher nehmen. Ja. Ja, also es war eine Folge mit vielen Durchhängern, aber auch... interessanten neuen Erkenntnissen. Ja. Punkt. Ich wollte noch was in der E-Sprache sagen, aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr was. Es wie eine schöne Fegel mit vielen Hähnen in Täfen. Und wir frieren ins elfte Fegel. Okay, das sollte F heißen, aber muss ja alles so. Wobei, nee, ich bin so dumm. Das F bleibt natürlich ein F. Oh Gott, ey, ja. Ne? Das will nicht so Gedicht. Den sägen wir Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr schön.